Aber nur da, wo ich heute Gott als diese Autorität für mein Leben anerkenne, da kann ich dann auch mich ausrichten nach seinen Gedanken. Dann begreife ich seine Worte, begreife seine Gebote. Ich verstehe mit einem Mal, dass Sünde das Übertreten der Gebote Gottes ist. Und nur wer die Wirklichkeit dieser Sünde und Schuld sieht, des Fehlverhaltens im eigenen Leben, der kann auch die Wirklichkeit der Vergebung erfahren. Die Wirklichkeit, dass Gott uns in seinem Sohn, in Jesus Christus, einen neuen Anfang schenkt. Eine Lebenserneuerung, dass du sagst, Jesus Christus soll der Herr und Retter meines Lebens sein. Wir meinen damit nicht einen Fantasie-Jesus, einen Theater-Jesus, einen Show-Jesus. Nein, wir meinen den Jesus der Bibel, den Jesus von Nazareth, den Sohn Gottes, den, der die absolute Autorität darstellt, indem er sagt, ich bin der Gott, der von Ewigkeit her ist. Nicht göttlich so wie irgendein römischer Kaiser, sondern göttlich in der Anrede, wie Thomas es sagte, mein Herr und mein Gott. Dieser Jesus Christus verändert dich. Aber weißt du, wenn du Jesus kennenlernen willst, dann greife zur Bibel. Dann lies doch mal nach, was Jesus selbst gesagt hat, was die Jünger über ihn berichtet haben. Dann lies seine Aussagen, lies die Briefe der Apostel über diesen Jesus, über seine verändernde Kraft. Als Jesus im Gespräch mit einigen Theologen war, da war die eine Gruppe, die war sehr bibelgläubig, die zitierten die Bibel und die machten noch einige Gebote dazu. Wir kennen sie als die Gruppe der Pharisäer. Theologische Richtung. Die stellten alles in Frage. Sie glaubten weder an Himmel und Hölle noch an Teufel oder Engel. Sie glaubten einfach nur an das, wie sie so meinten, was sie sehen. Und sie kamen dann mit der berühmten Frage, nicht wahr? Diese Frau, die 7 Männer gehabt hat, wessen wird sie sein in der Ewigkeit? Weißt du, was Jesus geantwortet hat? Ihr kennet weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Deshalb irrt ihr. Ihr irret, weil ihr die Schrift nicht kennt. Auch in dem Jesusbild unserer Tage häuft sich ein Irrtum auf den anderen. Aber der einzige Jesus, der dein Leben verändern kann, ist der Jesus der Bibel. Aber nur da, wo wir ihn in seiner Kraft kennenlernen. Durch welche Gott diese Welt geschaffen hat. Denn bei der Schöpfung lesen wir, war der Geist Gottes tätig über der Urtiefe. Und der Geist Gottes war es, der auf die Männer und Frauen kam, die Gott gebrauchte, durch die Geschichte hindurch, um uns sein Wort mitzuteilen. Ist der Geist Gottes, der auf Johannes kam schon, als er noch im Leibe seiner Mutter war. Und der ihn zu diesem Boten Gottes in diesem Volke machte. Es war der Geist Gottes, der bei der Taufe Jesu im Jordan auf ihn herniederkam wie eine Taube. Wie ein Sinnbild des Friedens und blieb auf ihm. Es ist der Geist Gottes, der zu Pfingsten auf die 120 Männer und Frauen herniederkam, die dort in Jerusalem zusammen waren und wurden erfüllt mit dieser Kraft von oben. Und diese 120 Leute haben die Welt auf den Kopf gestellt. Diese Kraft, die stärker ist als Menschenkraft. Diese Kraft, die Menschen von innen so umwandelt, dass man sie nicht mehr wiederkennt. Dass ich heute diesen Weg so gehe, ist nicht eine Folge meiner Kraft oder meiner Stärke oder meiner Fähigkeit, sondern es ist die Kraft des Geistes Gottes. Diese Kraft, die dich verändern kann. So wie du dem Herrn Raum gibst, so wird seine Kraft dich füllen und verändern. Bis in die letzten Gebiete deines Lebens hinein, dich zu einem Menschen machen, der den Frieden Gottes hat, der die Kraft Gottes erfährt, der eine verändernde Wirkung ist, auch wenn er gar nichts tut. Der ein Licht der Welt wird, wie Jesus gesagt hat. Und er gibt dir seinen Geist, der dir die Kraft gibt zur Selbstbeherrschung. Jesus gibt dir eine Kraft, dass du es lernst, Nein zu sagen zu dem, was vor Gott Sünde ist. Jesus gibt dir diese Kraft, dass du frei wirst von Gebundenheit. Dass du frei wirst von den Dingen, die dich versklaven. Nicht du wirst die Kraft haben, er hat sie. Und eine Kraft, das Gute zu tun. Die Kraft, immer wieder neu dem Herrn zu dienen, da, wo du hingestellt bist. Und das ist verbunden mit einer solchen Freude, die ich in den 23 Jahren vorher nie erlebt hatte, bis ich Jesus aufnahm. Eine Freude, die sich noch als Friede erweist, selbst da, wo man im Leid steht. Du kannst da, wo du jetzt sitzt, sagen, Herr, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich öffne mich dir. Nimm Wohnung durch deinen Geist in mir. Verändere mich, Herr, hier hast du mich.